بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Wir haben Alhamdulillah die zwei Grundsäulen, die zwei Punkte schon durchgenommen. Was war der erste Punkt? Der erste Punkt war Ma'rifatullah, Allah subhanahu wa ta'ala zu kennen. Und der zweite Punkt war Ma'rifatul Islami bil Adilla, die Religion des Islam zu kennen mit seinen Beweisen. Und wir haben letzte Woche, mashallah, in einer Stunde das alles durchgenommen über Islam. Und wir haben gesagt, in Islam ist enthalten selber Islam mit den fünf Säulen, dann Iman mit den sechs Säulen und dann Ihsan mit seinen zwei Stufen. Was wir wissen sollten ist, Islam mit den fünf Säulen, die Shahada, das Gebet, Zakat, Fasten, das sind öffentliche Taten. Das sind Taten, die jeder sehen kann, also offenkundig öffentliche Taten. Und Al-Iman, die sechs Säulen, sind verborgene Taten. Taten, die du in deinem Herzen tust. Taten, die keiner weiß, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Nur Allah weiß, ob du an ihn glaubst, an die Engel, an die Bücher und so weiter, wie wir das durchgenommen haben. Und Al-Ihsan ist natürlich, gehört auch zu den verborgenen Taten. Entschuldigung, Alhamdulillah. Ich bin ein bisschen erkältet. Inshallah, Ihsan gehört auch zu den verborgenen Taten. Und nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß diese Sache. Nur, dass wir einen Unterschied nochmal erkennen zwischen Islam und Iman. Und die beiden sind nicht voneinander trennbar. Außer man fängt an, man kommt neu in die Religion. Das heißt, um in den Islam einzutreten, muss ich nur La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bezeugen. Ich muss es mit meinem Herzen glauben. Ich muss wissen, was es bedeutet. Dann muss ich überzeugt sein davon im Herzen, mit meiner Zunge bezeugen und danach die Taten darauf folgen lassen, auf dass mein Iman sich steigt. Auf dass mein Iman steigt. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala über jene, die zum Propheten kamen, sallallahu alaihi wasallam, und sagten, قالوا آمنا, sagten, wir glauben, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ein Vers herabgesandt und hat zu ihnen gesagt, sagt nicht, dass ihr glaubt, aber sagt, dass ihr gerade den Islam angenommen habt, dass ihr euch ergeben habt, dass ihr Gott ergebene seid. Weil die waren gerade frisch im Islam, haben gerade den Islam angenommen, haben sich gerade Gott ergeben. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, der Islam, der Iman ist noch nicht in euer Herz gedrungen. So sagt, wir ergeben uns, wir haben den Islam jetzt angenommen, wir sind jetzt Gottergebene geworden, aber der Iman hat uns noch nicht erreicht. Ja, der Iman hat euch noch nicht erreicht. Aber wenn das Wissen und der Glaube von Iman zu einem kommt, dann sind diese zwei Sachen, Islam und Iman, normalerweise nicht voneinander trennbar. Warum? Weil wir hatten diese Diskussion nach dem Unterricht, dass wer eine Sache von Iman leugnet und nicht dran glaubt, der fällt vom Islam ab. Nicht er verliert sein Iman, ja, sondern er verliert nicht nur sein Iman, sondern er verliert seinen kompletten Islam. Warum? Die Säulen, ich glaube an Allah. Wenn du nicht an Allah glaubst, bist du kein Muslim. Ich glaube an die Propheten. Jemand, der nicht an die Propheten glaubt, und zwar an alle Propheten, ist kein Muslim. Jemand, der nicht an alle Bücher glaubt, die Allah herabgesandt hat, ist kein Muslim. Jemand, der nicht an den jüngsten Tag glaubt, ist kein Muslim. Das funktioniert nicht, diese Sachen. Diese Sachen muss Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Allah sagen immer wieder, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wer an Allah glaubt und den jüngsten Tag glaubt. Kommt so oft mit jüngsten Tag verbunden. Und an die Vorherbestimmung, das Gute und das Schlechte, dass es von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und wer daran nicht glaubt, der ist auch kein Muslim. Natürlich muss man hier eine Sache beachten, liebe Geschwister. Wenn ihr jetzt jemanden trifft und er kennt diese Sachen nicht und er sagt, ich glaube nicht daran oder ich habe es nicht so mit jenseits. Ja? Gibt es solche Leute, die sagen, sie sind Muslime, sie beten und fasten nicht. Sie glauben an Allah subhanahu wa ta'ala. Sie sind halt unwissend, jahil, ihnen hat das niemand beigebracht. Und wenn er dann Aussagen, die sie tätigen dann Sachen, Aussprüche oder Aussagen, die sie normalerweise aus der Religion rausschmeißen. Aber Wenn sie so etwas machen, müssen wir mit Feinheit und Sanftmut rangehen. Ja? Wir müssen immer davon ausgehen, dass diese Person, die so etwas sagt, noch kein Wissen darüber hat. Ja? Oder vielleicht das falsch gelernt hat. Also müssen wir es dieser Person ruhig und richtig beibringen. Und uns obliegt nicht die Pflicht, jemanden zum Kafir zu erklären. Ja? Uns obliegt nicht die Pflicht, zu sagen, ja, du bist jetzt Kafir geworden, oder du hast Kufr gemacht, du hast Schirk gemacht. Uns obliegt nur die Pflicht, die Botschaft zu überbringen, die Wahrheit zu überbringen, das Richtige zu übermitteln. Wenn wir das tun, dann inshallah ist der Rest bei Allah subhanahu wa ta'ala. Weil im Endeffekt können wir sowieso nicht urteilen. Wir können nur urteilen über die Taten, die einer tut. Aber wir können niemals zu einer Person sagen, dass er für immer und ewig in der Hölle ist. Weil die Angelegenheiten von jenseits sind für Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Ja? Wenn wir offenkundig sehen, dass jemand Kufr macht, ja? Kufr, der ihn rausschmeißt aus der Religion, wir können urteilen, dass er dadurch eventuell seine Religion verlassen hat. Ja? Obwohl wir nicht wissen, was der Hintergrund ist. Also offensichtliche Tat. Aber es kann sein, dass im Jenseits Allah subhanahu wa ta'ala Sachen weiß, die wir nicht wissen und sagt, nein, er ist trotzdem Muslim und er kommt trotzdem ins Paradies. Deswegen, solche Sachen sind immer ganz gefährlich und immer mit Samthandschuhen anfassen. Ja? Besonders Leute, die unwissend sind oder die sich sträuben gegen diese Sache. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Hikmah geben. Taib. Die dritte Sache, die wir wissen müssen, ist jetzt, wie im Grab gefragt wird, nachdem wir gefragt werden, wer ist dein Herr? Und was ist deine Religion? Wird uns gefragt werden, ja, wer ist dein Prophet? Oder wer ist der Mann, der zu dir gekommen ist? Wer ist dieser Mann, der zu dir gekommen ist? Ma'rifatu Nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das Wissen über euren Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das Wissen über unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beinhaltet 5 Punkte. Kann man sagen, in groben, kann man 5 Punkte, was man über ihn wissen muss, zusammenfassen. Erster Punkt ist seine Herkunft. Wo kommt er? Was ist sein Stamm? Zweiter Punkt ist seine Sunna. Was ist sie? Wie ist sie? Dritter Punkt ist sein Leben, seine Sira. Vierter Punkt ist, wodurch wurde er Prophet und wodurch wurde er zum Gesandten, weil es ist ein Unterschied zwischen Prophet und Gesandter. Und der fünfte Punkt ist, mit was wurde er entsandt und warum. Diese 5 Punkte sind wichtig zu wissen und diese 5 Punkte gehören unter die Kategorie, seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu kennen. Erster Punkt ist Herkunft, zweiter Punkt die Sunna, dritter Punkt ist sein Leben, vierter Punkt ist zu wissen, wodurch er Prophet wurde und wodurch er Gesandter wurde, und der fünfte Punkt ist, mit was wurde er entsandt und warum, also was ist die Botschaft und warum. Der Unterschied zwischen Prophet und Gesandter ist, dem Propheten wurde offenbart. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm offenbart. Ohne, dass ihm anbefohlen wurde, diese Offenbarung zu verbreiten. Ja? Oder ein neues Gesetz zu bringen. Ihm wurde nur offenbart, aber es wurde ihm nicht anbefohlen, diese Sache zu verbreiten, Da'wah zu machen. Ja? Der Gesandte hingegen, ihm wurde auch offenbart, aber er kam mit Gesetzen und ihm wurde befohlen, die Leute dazu aufzurufen. Und wir kommen inshallah gleich dazu. Und wenn man dieses Verständnis hat, dann wissen wir, dass nicht jeder Prophet ein Gesandter ist. Nicht jeder Prophet ist ein Gesandter. Aber jeder Gesandter ist ein Prophet. Warum? Weil jedem Gesandten wurde etwas offenbart. Aber nicht jedem Propheten wurde anbefohlen, seine Da'wah überall herauszubringen. Tayyib. Kommen wir mal zu seiner Herkunft. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurden viele Namen zugeschrieben. Muhammad, Ahmed, Mustafa, Mahmud, Habibullah, Nabiyallah, Sayyiduna, verschiedene Namen und Spitznamen, Abul Qasim oder wie sagt man, Laqab, wie kann man das sagen? Ja, Spitzkose Namen wurden ihm gegeben. Seine Herkunft ist, der Sheikh sagt, huwa Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim. Er sagt, er ist Muhammad, der Sohn von Abdullah, der Sohn von Abdul Muttalib, der Sohn von Hashim. So, diese Sachen sind die wichtigsten, die ein Muslim wissen sollte. Muhammad, der Sohn von Abdullah, der Sohn von Abdul Muttalib, der Sohn von Hashim. Diese drei kann man inshallah zurückverfolgen. Und er sagt, wa Hashim min Quraysh. Und Hashim war von den Quraysh. Und Quraysh war die angesehenste und edelste Familie zu dieser Zeit. Und er sagt, wa Quraysh min al-Arab. Und der Quraysh waren von den Arabern. Weil es haben noch andere Leute dort gewohnt, die nicht Araber waren oder die hinzugezogen sind. Und die Araber teilen sich normalerweise in zwei, die Ansässigen und Zugewanderten. Aber inshallah, diese Details machen wir ein anderes Mal. Auf jeden Fall, Al-Arabu min Dhurriyyati Ismail alayhi salam. Und die Araber, die sind von der Nachkommenschaft von Ismail alayhi salam. Und Ismail ist der Sohn von Ibrahim al-Khalil alayhi wa ala nabiyyina afdalu as-salati wa salam. Das ist der Sohn von Ibrahim a.s. Al-Khalil, der engste Freund von Allah subhanahu wa ta'ala, der gerettet wurde vom Feuer. Möge Allah Segen und Frieden auf all den Propheten sein. Also, Muhammad, der Sohn von Abdullah, Sohn von Abdul Muttalib, der Sohn von Hashim. Und Hashim war von den Quraysh. Ja? Und die Quraysh waren von den Arabern. Und die Araber stammen von Ismail a.s. ab. Und Ismail ist der Sohn von Ibrahim, der Urvater aller Religionen, sagt man. Al-Khalil a.s. Der Sheikh sagt, Bevor wir weitergehen, der Sheikh erwähnt jetzt hier nicht die Geburt von Propheten, aber wir erwähnen sie inshallah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde im Jahr der Elefanten geboren, sagt man. Der Jahr der Elefanten. Und diese Geschichte ist eigentlich bekannt, obwohl ich viele gelesen habe, dass es eigentlich keinen hundertprozentigen Beweis über diese Geschichte gibt. Es ist halt von den Geschichten, die nicht mit dem Islam eigentlich zu tun haben. Auf jeden Fall war das ein König, der sich damit nicht abfinden konnte, zur Zeit, also in dem Jahr, wo der Prophet geboren wurde, sallallahu alaihi wasallam, dass die Leute immer zu Kaaba gingen und dort Tawaf machten und dort immer dorthin reisten. Er wollte, dass sie zu seinem Haus reisten. Da hat er beschlossen, mit einer Armee von Elefanten und Kriegern das Haus Allahs, die Kaaba, zu zerstören. Dann ist er dahin gereist und bevor sie eingedrungen sind, haben sie Rast gemacht, kurz vorher, weil es dunkel wurde. Und dann sagt man, dass der Großvater von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also Abdul Muttalib, zu diesem König ging, weil der König hat vorher vielen Besitz von diesen Leuten geraubt. Ja? Er hat ihre Pferde, ihre Kamele, was er gefunden hat, hat er von ihnen geraubt. Dann sagt man, dass Abdul Muttalib zu diesem König gegangen ist und der König dachte schon, der kommt, weil Abdul Muttalib war einer der führenden Personen und er war von den Quraysh, er war einer der Führer der Quraysh, der war eine Gewaltsperson. Ja, eine Person, die hatte Macht und die hatte Wort. Einer von den Führern von dort. Und er hat gedacht, dieser König, dass er kommt, um sozusagen sich zu ergeben. Aber er kam nur in der Angelegenheit seines Kamels. Er sagte, ich will mein Kamel zurück. Ja, zu ihm ging, er sagte, ich fand das nicht in Ordnung, was du gemacht hast. Gib mir bitte mein Kamel zurück. Ja. Dann sagt er, verwundert, sagt er, ich komme zu euch, um euer Haus zu zerstören, eure Kaaba zu zerstören. Du fragst mich nach deinem Kamel. Und dann hat er zu ihm gesagt, ich kümmere mich um meine Angelegenheit Und das Haus hat einen Besitzer und dieser Besitzer kümmert sich um seine Angelegenheit. Also ich brauche mich nicht darum kümmern, Allah wird sich darum kümmern, sozusagen. Aber wie gesagt, diese Geschichte ist keine islamische Geschichte jetzt, ist eine von Geschichten, die erzählt wird. Ob sie authentisch ist, wallahu alam, aber sie ist so bekannt geworden, diese Geschichte. Auf jeden Fall, am nächsten Tag, als der König dann angreifen wollte, sind die Elefanten sitzen geblieben. Die wollten einfach nicht aufstehen. Ha? Die wollten nicht aufstehen. Egal, was sie taten, schieben, tun, locken, peitschen, Elefanten sind nicht aufgestanden. Ja? Und dann wollten die selber zu Fuß reingehen. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala Vögel geschickt, mit Steinen in ihren Pfoten oder Krallen, was sagt man bei Tieren, ja, geschickt. Und die Steine haben sie dann auf die Menschen geschmissen und sie somit verjagt. Wir kennen die Sura. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hast du denn nicht gesehen, was dein Herr mit den Leuten von Fil gemacht hat? Ja? Und so weiter wird die Geschichte erwähnt da drin. Dass er auf sich Steine gesandt hat, herabgesandt hat und so weiter. Das mal zur Geschichte. Und in diesem Jahr, wo das passiert ist, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam geboren und auf die Welt gekommen. Und zu seiner Sira, inshallah, Details kommen wir in einem anderen Thema. Der Sheikh sagt dann hier weiter, انتقل إلى الرفيق الأعلى وله من العمر 63 سنة. Er sagt, und er starb im Jahr, als er 63 Jahre war. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, منها 40 قبل النبوة. 40 Jahre vor der Prophetschaft, bevor ihm offenbart wurde. 40 Jahre lang ganz normal gelebt. Ja? Aber ein Unterschied, ja? Er war der Vertrauenswürdige. Er wurde Al-Amin genannt. Ihm konntest du alles anvertrauen. Sadiqul Kalam, der immer die Wahrheit sagt. Ha? Er war der Aufrichtigste. Er hat immer seine Verwandtschaftsbande gepflegt. Er war immer gut zu den Leuten. Er hat immer geholfen den Leuten. Und er hat niemals Alkohol getrunken. Ha? Niemals Zina gemacht. Niemals Zinsen genommen. Und ganz wichtig, niemals hat er die Götzen angebetet, die dort waren. Sogar in seinem letzten Abschnitt, bevor er die Prophetschaft bekam, hat ihn Allah subhanahu wa ta'ala die Liebe zur Einsamkeit gemacht. Sodass er sich immer zurückzog in die Höhle von Ghar, also hieß die Höhle, sich zurückzog in die Höhle von Ghar und immer dort Allah subhanahu wa ta'ala gedachte, so wie sein Urvater Ibrahim es tat. Alayhi salatu wassalam. Sagt der Sheikh, وَثَلَاثُنْوَعِشْرُونَ نَبِيًّا رَسُولًا. 23 Jahre von seinem restlichen Leben ein entsandter Prophet. Und diese Sache ist jetzt wichtig. Der Sheikh sagt, Nubbi'a bi'iqra. Er sagt, er wurde zum Propheten durch Iqra. Durch diese Offenbarung von Iqra. Und es war, als er in der Höhle von Ghar war eines Nachts und der Engel Jibril zu ihm kam. Und stell dir vor, du bist nachts in einer Höhle, ja, und du gedenkst an Allah, vielleicht du bist gerade am Schlafen, ja, auf einmal kommt Licht, irgendjemand, eine Person steht vor dir. Und er sagt zu dir, lies und pack dich. Und die Geschichte wird in Hadithen erzählt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählt selber, er sagt, da stand auf einmal Jibril vor mir und er packte mich. Er sagte, ein Mann stand vor mir und packte mich und sagte zu mir, lies. Und ich sagte, ma ana biqari, ich kann nicht lesen. So packte er mich und drückte mich so fest, bis ich zur Erschöpfung kam. Dann sagte er wieder zu mir, lies. Und ich sagte zu ihm, ich kann nicht lesen, weil unser Prophet sallallahu alaihi wasallam konnte weder lesen noch schreiben. So packte er mich und drückte mich, bis ich vor Erschöpfung nicht mehr konnte. Das dritte Mal sagte er wieder zu mir, lies. Ich sagte, ich kann nicht lesen. So packte er mich und drückte mich, bis ich nicht mehr konnte vor Erschöpfung. Und das vierte Mal sagte er zu mir, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram. الذي علم بالقلم manche fügen noch den letzten Vers علم الإنسان ما لم يعلم hinzu. Also die ersten 4 bis 5 Verse von Surat Al-Alaq. اقرأ sagt er, lies, ja? اقرأ باسم ربك الذي خلق, lies im Namen deines Herrn, der dich erschaffen hat, lies, lerne, ja? Lerne im Namen deines Herrn, der dich erschaffen hat. Sag mir nach sozusagen, sag, was ich sage, lies, was ich dir vorlese. Iqra, lies, was ich dir vorlese, im Namen Allahs, im Namen deines Herrn, der dich erschaffen hat. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, خلق الإنسان من علق. Der den Menschen erschaffen hat aus Alaq, aus einem Anhängsel, Blutklumpen, Gerinnsel. Also ein Stück Blut und Fleisch. Dadurch hat er sich erschaffen. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Lies und lerne. Und Allah, wenn du das tust, وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. Allah ist großzügig und wird dir Wissen geben. Er ist der Edelste und großzügig und er wird dir Wissen geben. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Derjenige, der euch gelehrt hat und der euch das Schreiben gelernt hat mit Stift. Wir denken, wir sind heute modern, ja? Stifte und so. Gibt's noch heute Kugelschreiber und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, der euch gelehrt hat, das Schreiben mit dem Stift. Wallahu alam. Vielleicht hat Adam alayhi salam schon mit Stift geschrieben. Weil das Erste, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, war der Stift. Al-Qalam. Das Erste, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, war der Stift. Und dann Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu dem Stift, schreib. Der Stift sagte, was soll ich schreiben? Er sagt, schreib alles von jetzt bis zum jüngsten Tag. Und er hat alles aufgeschrieben. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Manche fügen diese letzte Verse hinzu, indem es heißt علم الإنسان ما لم يعلم, der den Menschen lehrte, was er nicht wusste. Oder der den Menschen lehrt, was er nicht weiß, wenn er liest, wenn er lernt, wenn er dazu willig ist zu lernen und zu lesen. Und mit diesen Sachen wurde er zum Propheten. Er las, der Engel Jibril las dann diese Verse und dann verschwand er. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiß natürlich nicht, was passiert ist und hat Angst. Das ist ein Mensch. Hat Angst. Auf einmal steht ein Mensch und packt ihn stärker, der denkt, der tötet ihn jetzt gleich. Ja? Packt ihn und sagt, lies, und er weiß nicht, was passiert. Rennt vor lauter Schreck zu seiner geliebten Frau Khadija und sagt, Sammiluni, Sammiluni, deck mich zu, deck mich zu. Und sie kommt und deckt ihn zu, beruhigt ihn, bis die Angst und diese Schütteln und diese Dinge von ihm geht. Ja? Subhanallah, stell dich mal vor, was für eine ehrenhafte Frau. Ja, du bist jeden Abend, jeden Tag, die ganze Zeit 24 Stunden draußen. Du kommst nur nach Hause, um Essen zu nehmen. Ja, gehst wieder in die Höhle, jeden Tag. Und dann kommst du eines Nachts, sagst, deck mich zu. Was würden die Frauen von heute sein? Was willst du? Geh weg, bist nie zu Hause. Was soll ich noch zudecken? Deck dich doch selber zu. Was bist jetzt durchgeknallt? Nein, Khadija. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie auserwählt für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ja, sie deckte ihn zu und sie beruhigte ihn. Ja, und als er sich beruhigt hatte, erzählte er ihr, was passiert war. Und er hat gesagt, ich habe Angst, was ist das? Und sie war diejenige, die ihn ermutigt hat und ihn beruhigt hat. Sie hat zu ihm gesagt, mach dir keine Sorgen. Sie hat bei Allah geschworen, فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهِ. Allah wird dich nicht enttäuschen, Allah wird dich nicht entmutigen. Du bist derjenige, der aufrichtig ist. Du bist derjenige, der gut zu seinen Gästen ist. Du bist derjenige, der seine Verwandtschaftsfremden pflegt. Du bist derjenige, der anderen hilft und so weiter. Sie hat ihn ermuntert, dass Allah ihn auserwählt hat. Und als er dann beruhigt war und es ihm gut ging, hat er gesagt, komm, wir gehen zu meinem Cousin, Waraqa ibn Naufa. Waraqa ibn Naufal. Ja? Dann sind sie zu ihm nachts gegangen und hat gesagt, hör mal, mein Cousin, hör mal, was mein Mann zu sagen hat. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm das erzählt. Und Waraqa hat zu ihm gesagt, das ist das Wesen, das zu Musa alaihi salam kam, mit der Offenbarung der Tora. Und dann sagt er, wenn ich noch am Leben bin, dann werde ich dir helfen. Wenn ich noch am Leben bin, werde ich dir helfen, wenn dein Volk dich raustreiben wird, dich vertreiben wird. Und dann sagte der Gesandte Allahs, mein Volk wird mich vertreiben, weil ich ihnen die Botschaft Gottes bringe. Warum? Er sagt, keiner ist mit so einer Botschaft gekommen, wie du gekommen bist, außer dass er vertrieben wurde. Das ist eine Prüfung. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir haben für jeden Gesandten einen Feind, für jeden Gesandten einen Feind von den Dschinn und den Menschen gemacht, die gegen ihn kämpfen. Taib, mit dieser Sache wurde er Prophet. Und dann, die Gelehrten sagen, so circa ein halbes Jahr passierte nichts. Circa ein halbes Jahr passierte nichts. Er wartete natürlich gespannt. Jetzt, er hat verstanden, er hat es verinnerlicht. Okay, ihm wurde was offenbart, er glaubt daran. Er hat mit einem Wissenden von Waraqa ibn Nawfal, Wissenden von der biblischen christlichen Schrift, hat er geredet. Und dann 6 Monate passierte nichts. Ja. Und dann, als er eines Tages auf dem Weg war, nach Hause, dann sah er Jibril a.s. am Himmel in seiner Originalgestalt. Ja, mit 600 Flügeln, ausgebreitet. Er sagte, ich guckte nach Osten, ich sah ihn. Ich guckte nach Westen, ich sah ihn. Der Himmel war gefüllt mit ihm. Ja, Jibril a.s., der größte und stärkste Engel, den es gibt. Ja, der Gesandte Allahs vom Himmel zur Erde. Und er hat natürlich Angst bekommen wieder. Ein Wesen hat er noch nie vorher gesehen. Engel in seinem richtigen Zustand, seine richtige Form. Nicht als Menschform, wie er vorher kam, als Engelform. Ja? Rannte er wieder nach Hause. Ja? Er hat sich ins Bett vorgekrochen sozusagen. Und dann sagt der Sheikh, wa ursila bil Mudathir. Und dann wurde er zum Gesandten durch Al-Mudathir. Als er dann im Bett lag und Angst hat und einschlaf, dann hat Allah ihn, den Engel Gabriel, wieder geschickt. Diesmal in normaler Form. Sagte, ja, ayyuha al-Mudathir, o dujenige, o du Zugedeckter, qum fa'anzir, steh auf und verkünde, ha? Steh auf und verkünde, wa rabbaka fakabbir, und verherrliche deinen Herrn, wa thiyabaka fatahhir, und reinige deine Kleider, wa rujza fahjur, und meide die Götzen, wa la tamnun tastakthir, und sei nicht hochmütig, sei nicht hochmütig, wali rabbika fasbir, und sei geduldig und standhaft für deinen Herrn. Wir kommen gleich zu der Erklärung. Und der Sheikh sagt, wa ma'ana qum fa'anzir, die Bedeutung von steh auf und warne ist, yunzir ani shirk wa yad'u ila tawhid. Warne die Leute vor Schirk und rufe sie zu Tawhid, zu einem Gottglaube. Ja? Dass sie die Beigesellung falscher Götter unterlassen und dass sie nur einen Gott anbeten. Sag, wa rabbaka fakabbir, verherrliche deinen Herrn, azimhu bit Tawhid. Ehre ihn durch Tawhid. Ehre deinen Herrn durch Tawhid. Wa thiyabaka fatahhir, und deine Kleider reinige, gibt es 2 Bedeutungen. Erstmal, wie die offensichtliche Bedeutung ist, reinige deine Kleider von Schmutz, dass du beten kannst. Deinen Schmutz, reinige deine Kleider, mach sie sauber, weil du bist jetzt Muslim. Ja? Oder ey, tahira a'malaka an shirk, und halte deine Taten fern von Schirk. Oder reinige deine Taten von Schirk weg. Mach den Schirk weg von deinen Taten. Al-Rujz, fahjur, sagt der Sheikh, al-Rujz al-Asnam. Al-Rujz sind die Götzen. Oder wenn du im Wörterbuch nachschaust, Ar-Rujz findest du eigentlich nicht. Und das findest du sehr schwer in den größeren Büchern. Ar-Rujz ist Al-Asnam, sind die Götzen. Wa hajruha, also Ar-Rujz fahjur, hajara, kommt auch von Hijra. Hajara wa hajruha, tarkuha wa ahluha. Also dass du diese Sache verlässt, die Götzen und alles, was dazu gehört. Wa bara'atu minha wa ahliha, und dass sich freisprechen, das Lossagen davon. Das bedeutet diese Verse, inshallah. Und der Sheikh sagt weiter, وَبَلَدُهُ مَكَّةِ, und seine Stadt ist Mekka, da wo er geboren und aufgewachsen ist. Das ist seine Gegend, das ist seine Stadt. وَبَعَثَهُ اللَّهُ بِالنَّذَارَةِ عَنِ الشِّرْكِ, und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn entsandt, damit er vor dem Schirk warnt, وَيَدْعُوا إِلَى التَّوْحِيدِ, und damit er zum Tawhid aufruft. Da sagt der Sheikh, أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. 10 Jahre lang hat er nur zu Tawhid gerufen. 10 Jahre lang. Ja? Als diese Ayat herunterkamen, ja, أيها المدثر, قم فأنذر, dann ist der Prophet am nächsten Tag auf den Berg gegangen. Ja, wir kennen diese Geschichte, auf den Berg gegangen. Und hat jeden Stamm nach seinem Namen gerufen. O Quraysh, oh so und so, oh so und so, mit seinem Namen gerufen. Und alle sind gekommen. Sag, was ist los? Warum ruft er uns? Aha. Muss eine gewaltige Sache sein, wenn er uns ruft mit unserem Stammesnamen. Haben sich alle versammelt. Und dann hat er zu ihnen gesagt, wenn ich zu euch sage, Wenn ich zu euch sage, hinter diesem Hügel steht eine Armee und die will euch angreifen, würdet ihr mir glauben? Die sagen ja. Sie sagten ja, du bist El-Amin, du bist der Vertrauenswürdige. Du hast noch nie gelogen. Du hast immer die Wahrheit gesagt. Wir glauben dir, egal was du uns sagst. Dann sagt er, so bin ich euch ein Gesandter Allahs. Ich warne euch vor der Hölle. Ich warne euch vor dem Schirk. Unterlasst den Schirk. Und ich begebe euch die Botschaft vom Paradies, wenn ihr La ilaha illallah Muhammad und Rasulullah sagt. Ja, wenn ihr die Götzenanbetung anderer lässt und nur Allah allein anbetet. Sagen die Leute, was sagst du da, du Lügner? Gerade haben die gesagt, du hast noch nie gelogen, immer die Wahrheit gesagt. Was sagst du da, du Lügner? Und Abu Lahab war der Erste. Er sagt, für das hast du uns versammelt, mögest du zugrunde gehen. Mögest du zugrunde gehen, oh Mohammed. Ja? Wegen dieser Sache, wegen dieser Lügerei, wegen diesem Schwachsinn, hast du uns versammelt. Direkt hat Allah subhanahu wa ta'ala Vers für ihn herabgesagt. Tabbat yada Abi Lahab wa tabbat. Ja? Abi Lahabs Hände sollen zugrunde gehen. Abi Lahab soll zugrunde gehen. Er und seine Frau sollen zugrunde gehen. Ja? Beweis, von vornherein, schon hart, wenn du von vornherein direkt abgestempelt wirst von ihm und ewig in die Hölle. Das heißt, Abu Lahab, wenn er, ich sag mal, cool genug wäre, hätte er einfach sagen müssen, irgendwann im Laufe der Zeit, nö, ich glaube jetzt an den Propheten, ja, ich bin jetzt Moslem, ich will, guck mal, ich glaube daran, also du lügst. Also um ihn zu entlarven, hätte er eigentlich nur den Islam annehmen müssen, aber hat er nicht. Ja. Das war auch ein Beweis, dass unser Gesandter Allahs die Wahrheit gesagt hat. Sallallahu alaihi wasallam. Seid nicht geizig, immer wenn ihr hört, Prophet, Gesandte, sagt immer sallallahu alaihi wasallam, inshallah. Tayyib, dieser Aufruf zu Tawhid ja, und diese Qualen, was dahinter stecken, können wir inshallah mal in Sira durchnehmen, aber diese hat 10 Jahre gedauert. 10 Jahre lang nur Tawhid. Nicht Fasten, nicht Gebet, nicht Zakat. Und Aisha sagt, wäre das Erste, womit der Gesandte Allahs gekommen wäre, macht keinen Zina, so hätten die Menschen immer noch Zina gemacht. Oder wäre das Erste, trink kein Alkohol, so hätten die Leute immer noch Alkohol getrunken. Aber nein, das Erste und das Wichtigste, womit er kam, war La ilaha illallah Muhammad al-Rasul. Damit wir verstehen, dass Allah ein einziger ist, keine Partner hat, damit wir ein Verständnis bekriegen. Und wenn diese Sache richtig in unserem Herzen verankert ist, wenn dann der Befehl Allahs kommt, wenn dann die Botschaft kommt, wenn dann ein Befehl von Gott kommt, dass wir ihn akzeptieren, weil wir haben verstanden, dass wir nicht umsonst erschaffen wurden, dass er einen Gesandten geschickt hat, dass er ein Einziger ist, dass Gott einer ist, dass er keine Partner ist und dass er für uns einen Sinn entsandt hat. Und wenn dann ein Befehl kommt, dann akzeptieren wir es ohne Wenn und Aber. Ja? Das hat 10 Jahre gedauert. Dann sagt er, وَبَعَدَ الْعَشْرِ أُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ. Nach diesen 10 Jahren, dann wurde er in den Himmel emporgehoben. Ja? Dann wurde er in den Himmel emporgehoben. Nach diesen 10 Jahren kam der Engel Gabriel, der Engel Jibril zu ihm. Und sie haben ein Transportmittel namens Buraq genommen. Buraq, man sagt ein Pferd oder ein Esel. Aber es war so schnell, die waren sehr schnell innerhalb von Mekka, von Mekka zu Aqsa zu reisen, Masjid al-Aqsa. Ja, also von Mekka nach Jerusalem zu reisen. In einer Nacht. Ja, das schafft, ich weiß nicht, ob man das heute schafft, vielleicht mit Flugzeug, ne? Schafft man bestimmt in einer Nacht. Ist kein Problem. Also der war schneller als Flugzeug. Dieses Pferd oder dieser Esel. Sind sie gereist? Manche sagen, er hat Flügel gehabt, dieses Tier. Von Mekka nach Masjid al-Aqsa. Und von Masjid al-Aqsa wurde dann emporgehoben. Erster Himmel, zweiter Himmel, dritter Himmel. Diese Geschichten, inshallah, sind in Sira, kann man das detaillieren, aber. Jedes Mal, wenn ein Himmel kam, geklopft, wer ist da? Hier ist Jibril, wer ist mit dir? Hier ist Mohammed, der Gesandte Allahs. Da wurden die Tore geöffnet bis zum 7. Himmel. Und als er beim 7. Himmel war, dann kam, hat ihn der Engel Gabriel bis zu Sidrat al-Muntaha, bis zu diesem Baum, sagt man, der da oben ist, begleitet und hat ihm gesagt, bis hierhin darf ich, weiter darf ich nicht. Und der Gesandte Allahs ist dann noch ein paar Schritte näher zu Allah gekommen und keiner war näher zu Allah zu Lebzeiten, außer der Gesandte Allahs. Ja? Nicht mal der beste, der engste Engel, Jibril, durfte nicht weiter. Dann sagt er, وَفُرِدَ عَلَيْهِ السَّلَوَاتُ الْخَمْسِ. Und in dieser Begegnung mit Allah subhanahu wa ta'ala und er hat ihn nicht gesehen. Das ist ganz wichtig. Keiner hat Allah subhanahu wa ta'ala gesehen und keiner wird Allah subhanahu wa ta'ala sehen am Leben. Erst am jüngsten Tag werden wir einen Teil von Allah sehen, die Gläubigen, und erst im Paradies werden wir Allah voll und ganz sehen, inshallah. Ja, ist ganz wichtig. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht Allah subhanahu wa ta'ala gesehen, sondern er war ihm einfach nur nahe und hat mit ihm gesprochen. Ja, und in dieser Begegnung wurde ihm oder wurde uns die 5 Gebete zur Pflicht gemacht. Diese 5 Gebete waren eigentlich 50. Das ist ganz wichtig, liebe Brüder. 50 Gebete. Allah sagte zu ihm, für deine Umma 50 Gebete. Und schaut mal, der Gesandte Allahs. Ohne Wenn und Aber, er sagte, ja, okay. Akzeptiert. 50 Gebete. Stell dir vor, du musst 50 Mal am Tag beten. Wie ist das? Jede Stunde einmal oder reicht nicht mal? Jede halbe Stunde, jede Viertelstunde? Da bist du den ganzen Tag am Beten. Den ganzen Tag am Beten. Allahumma musta'an. Du kannst nicht arbeiten, kannst gar nichts machen. Und dann ging der Gesandte Allahs vom 7. Himmel, 6. und dann kam er zu Musa a.s. Ich glaube, er war im 6. Himmel. 6 oder 5, ich kann mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall sagte Musa a.s., und das war natürlich von Allah, was hat dein Herr dir anbefohlen? Er sagte dies und 50 Gebete. Sagte Musa a.s. zu ihm, geh zurück, deine Umma wird es nicht schaffen, das ist viel zu viel. Geh zu Allah und frag ihn nach Erleichterung. Und dann hat er darüber nachgedacht, ist zurückgegangen. Er hat gesagt, ja Allah, bitte gib uns ein bisschen Erleichterung, 50 Gebete ist so viel. Und hat Allah subhanahu wa ta'ala aus 50 Gebeten 25 gemacht. Hälfte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich gefreut. 25, Allahu Akbar. Ist dann wieder zurück. Und dann Musa, und? Wie viele sind jetzt? Sagt er 25 und lächelt und freut sich. Sagt er, geh zurück, ist so viel, schaffen die nicht. Sagt, okay, ich gehe wieder zurück, ist wieder zurück. Sagt, ja Allah, bitte gib uns Erleichterung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, okay, 10. 10. Von 50, 25, jetzt 10 Gebete. 10 Gebete. Da sagt Allahu Akbar, geh zurück. Ja, sagt, komm zu Musa a.s. Musa a.s. sagt, und? Wie viel? Sagt 10. Sagt, geh zurück. Viel zu viel, schafft er nicht. Schafft dein Umma nicht, packen sie nicht. Dann geht wieder zurück, sagt, ja Allah, 10, schaffen nicht und so, redet. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß natürlich besser. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, 5 Gebete, aber die Belohnung von 50. Allahu Akbar. 5 Gebete, aber die Belohnung von 50. Dann kommt der Gesandte Allahs wieder bei Musa a.s. Sagt er was? Sagt er 5 Gebete, aber die Belohnung von 50 und freut sich. Musa a.s. sagt, geh zurück. Deine Umma schafft das nicht. Packen das nicht. Bei Musa a.s. waren 3 Gebete Pflicht und sie haben das nicht geschafft. 3 Gebete und sie haben nicht geschafft. Ja? Deswegen sagt er, geh zurück, die schaffen das nicht. Er sagt, nein, ich schäme mich jetzt. Mein Herr hat mir eine gewaltige Sache gegeben, ich schäme mich, ich gehe nicht mehr zurück, kann ich nicht mehr. Und dann ist er zurückgekommen. In derselben Nacht passiert es, in einer einzigen Nacht. Und der Gesandte Allahs wurde mit Körper und Seele im Wachzustand, ist das alles passiert. Nicht geträumt, nicht gefühlt, nicht nur die Seele, mit Körper und Seele im Wachzustand, von Mekka nach Jerusalem, von Jerusalem zu über den 7. Himmel, über Sidrat al-Muntaha, von dort wieder zurück, von Jerusalem nach Mekka, in einer einzigen Nacht. Am nächsten Tag steht er auf und gibt diese Botschaft weiter. Und die Leute, jetzt sie freuen sich, die Quraysh. Ja, der ist jetzt verrückt geworden. Jetzt dreht er durch. Ha? Jetzt hat sie nicht mehr alle. Wie kann der sowas erzählen? In einer Nacht. Geh nach Mekka. Ha? Und manche sagen, der hat ihn nur erzählt, dass er von Mekka nach Jerusalem gegangen ist. Ha? Und nicht von und dann noch hoch und wieder zurück. Jetzt, der hat sie nicht mehr alle. Von in einer Nacht hin und zurück. Ja, guck mal, euer Gesandter. Der ist verrückt geworden. Ha? Der dreht es total am Rad. Dann sagt der Gesandte Allahs, und was ist, wenn ich euch Beweise bringe, wenn ich euch erkläre, wie sieht Masjid al-Aqsa aus? Und er hat ihn erklärt, wie Masjid al-Aqsa aussieht. Und er hat gesagt, unterwegs war eine Karawane und die hatten dies und das dabei und jenes und jenes. Und er hat die Karawane beschrieben. Ja? Mit dieser Sache, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Beweis brachte, sind sie zu Abu Bakr gegangen. Und sie haben gesagt, oh Abu Bakr, schau, dein Freund, der, wo du glaubst, der ist verrückt geworden. Ja, Er sagt, was ist los? Er sagt, was würdest du sagen, wenn eine Person sagt, der ist in einer Nacht nach Jerusalem oder zurück? Ha? Dann sagt er, hat das Mohammed gesagt? Sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, ja, dein verrückter Freund hat das gesagt. Der ist verrückt. Ha? Er sagt, wenn Mohammed das gesagt hat, dann ist die Wahrheit. Und man sagt, von hier aus ist er As-Siddiq geworden. Ha? Abu Bakr As-Siddiq, der Wahrhaftige. Der wusste, wenn der Gesandte Allahs etwas sagt, dann kann es nur die Wahrheit sein. So wurde er zum Wahrhaftigen, Abu Bakr As-Siddiq. Ha? Und als er dann zum Gesandten Allahs ging und darüber fragte, dann sagte er zu ihm, ja Rasulullah, ich war in Masjid al-Aqsa, ich war dort, Tijara und so, ich weiß, wie das aussieht. Kannst du mir das beschreiben? Ha? Nicht, weil er nicht dran glaubt, einfach noch mehr zu festigen. Der Gesandte Allahs hat ihn beschrieben, sieht so und so und so. Sagt, Allahu Akbar, das ist Wahrheit, ich war dort. Stimmt, was er erzählt. Und eine Zeit später kam dann die Karawane, über die er erzählt hat. Und die Leute haben dann gesehen, dass der Gesandte Allahs die Wahrheit sagte. Das war in Kurzform die Geschichte von Mi'raj, Isra und Mi'raj. Inshallah. Und in dieser Nacht wurden uns diese fünf Gebete, diese kostbaren fünf Gebete, zur Pflicht gemacht. Diese fünf Gebete, die ein Vertrag zwischen uns und Allah subhanahu wa ta'ala sind, die, wenn wir sie einhalten, uns Allah subhanahu wa ta'ala sicher ins Paradies lässt. Wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, das Gebet, das fünfmal tägliche Gebet, ist ein Vertrag zwischen Allah und seinem Diener. Wer es einhält, kommt ins Paradies. Sicher! Wer es einhält, kommt ins Paradies. Und wer nicht, dem kann ich nichts garantieren, sozusagen. Der, wenn Allah vergibt, vergibt er, wenn nicht, nicht. Und die fünf Gebete sind das erste, wo du abgefragt wirst, wenn du auferstanden wirst. Ja? Auferstehung und so weiter, dann wird deine einzelne Abrechnung, du stehst vor Allah, wirst abgerechnet. Das erste, was gefragt wird, deine fünf Gebete. Fünf Gebete. Waren sie vollständig? Hast du alle gebetet? Wenn nicht, ja, wenn die nicht vollständig werden, dann werden die freiwilligen Gebete gemacht, das hinzugefügt, bis diese fünf Gebete vollständig werden. Ja? Wenn du sie nicht gebetet hast oder sie unvollständig waren und deine freiwilligen Gebete haben nicht gereicht, dann gehst du erstmal in die Hölle, um deine Sünden abzubezahlen. Und wer schafft es von uns, nur fünf Sekunden seine Hand auf eine Herdplatte zu machen, die auf die höchste Stufe gestellt ist? Und vergiss die höchste Stufe, auf Grad 1. Ja? 5 Sekunden. Wir gehen in die Hölle, weil wir wurden noch nicht fertig abgerechnet. Wir haben noch nicht mal angefangen. Nur gefragt, Gebet. Voll oder nicht voll? Hast du das nicht gemacht? Du bist noch nicht fertig. Dann kommst du aus der Hölle raus und dann wird, okay, 5 Gebete, jetzt fertig. Und dann kommen deine anderen Taten. Dann wirst du also weitergerechnet. Ja? Und dann wird nochmal geguckt, musst du nochmal in die Hölle oder nicht? Oder darfst du dann ins Paradies oder nicht? Subhanallah. Deswegen diese 5 Gebete, meine lieben Geschwister, sind sehr, sehr wichtig. Machen wir weiter. Sagt, وَصَلَّى فِي مَكَّةَ 3 سنين. Und er hat in Mekka 3 Jahre gebetet. Ja? Er war 13 Jahre in Mekka. 10 Jahre hat er von Tawhid. Und dann hat er angefangen zum Gebet, ja, zu rufen. 3 Jahre hat er in Mekka gebetet. وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهِجْرَ إِلَى الْمَدِينَةِ. Danach wurde ihm anbefohlen, die Hijra nach Medina zu machen, weil es ging nicht mehr, sie konnten nicht mehr aushalten. Die Muslime wurden so gefoltert, so bestraft, weil sie Muslime waren. Ihr einziges Vergehen war, dass sie La ilaha illallah sagten. Nur, dass sie sagten, Allah ist einer. Nicht, die haben Leute getötet, sich in die Luft gesprengt, die Leute gesteinigt, Hände abgehackt. Das gab es alles damals nicht. Alles Quatsch. Nur, ihr einziges, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Die einzige Sünde war, dass sie an Allah glaubten. Die einzige Sünde, deswegen wurden sie bestraft und gefoltert und gedemütigt. Nach diesen 13 Jahren wurde ihm die Hijra anbefohlen. Und der Sheikh sagt, وَالْحِجْرَةُ Die Hijra ist الْإِنْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ. Al-Hijra ist, sich von einem Ort, von einer Stadt zu entfernen, die mit Schirk gefüllt ist, zu einer Stadt, die mit Islam ist. Ja? Von Schirk zum Islam. Das ist Hijra. Von Schirk zum Islam. Muss nicht von Land zu Land sein. Ist ganz wichtig. Muss nicht von Kontinent zu Kontinent sein. Kann von Ort zu Ort sein. Ja? Und er sagt, وَالْهِجْرَةُ فَرِيدَةٌ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ. Er sagt, und die Hijra ist für diese Umma Pflicht, von der Ort von Schirk zum Ort von, zum Islam. Und diese Hijra wird es geben bis zum jüngsten Tag. Also es wird immer Leute geben, die Hijra machen. Bis zum jüngsten Tag. Das ist eine wichtige Sache. Jetzt, wo wir das wissen, müssen wir jetzt alle Hijra machen? Jetzt alle abhauen? Gehen wir immer mal, wir leben im Land von Kufr und Schirk, ja? Jetzt müssen alle abhauen? Nein. Wo? Ja. Wo ist eine gute Frage, ja? Wohin abhauen? Erstmal die Frage. Ist ganz wichtig. Da muss man erstmal definieren, was ist islamischer Staat, wo ist Islam. Aber die Gelehrten sagen, es ist für diejenigen Pflicht, die ihre Religion nicht ausüben können, da wo sie sind. Ja? Ihre Religion ausüben können, da wo sie sind. Also sie können ihre Religion nicht ausüben. Sie werden eingegrenzt. Sie dürfen kein Kopftuch tragen, kein Bart tragen. Sie dürfen nicht beten, nicht fasten. Ihnen wird alles weggenommen. Wir sehen das in vielen Orten in der Welt. In, wie heißt diese? China. Die Leute dürfen nicht fasten. Ja? Durften jetzt letzten Ramadan durften nicht fasten. In Myanmar, oder wie das heißt, wo die Muslime gefoltert werden, durften nicht beten, nicht fasten. Dürfen diese Sachen. Gibt keine Moscheen. Ja, wo sind die Leute, die aufschreien, gibt keine Kirchen in islamischen Ländern? Gibt keine Kirchen in China? Ja, gibt keine Moscheen in China? Ja, gibt keine Moscheen in diesem Myanmar? Diese indischen Gebiete sind das, glaube ich. Ja? Subhanallah. Auf jeden Fall, die Hijra wird dann zur Pflicht, wenn du nicht mehr deine Religion ausüben kannst. Wenn deine Religion frei ausüben kannst und du durch ihre Scheinargumente nicht beeinflusst werden kannst, dass du deine Religion verlässt. Und deswegen lernen wir Tauhid hier. Ja? Das lernen wir Tauhid hier. Dass nicht die Leute kommen und sagen, ja, Gott gibt's doch gar nicht. Und der bringt die Argumente und du denkst drüber nach und sagst, ja, okay, stimmt schon. Ja? Da kommt er mit Scheinargumenten, die nennt man extra Scheinargumente. Al-Shubha bedeutet ein Argument, das nicht stimmt. Eine Theorie vielleicht, oder was sagt man? Etwas, was nicht stimmt, wo nur angenommen wird. Ein Möchtegern-Argument sozusagen. Ja? Ich möchte gerne Argumente, ja, wenn es Gott gibt, warum so viel Elend auf der Erde zum Beispiel. Es ist kein Beweis, dass es nicht Gott gibt. Wenn du sozusagen deine Gewissheit hast, wenn du stark in deiner Aqida bist, ich sage nicht in deiner Religion, jetzt du bist super hyperreligiös, ja, du bist der umherwandelnde Missionär, nein. Sondern du bist tief fest in deiner Religion, du weißt, dass Allah ein ist und dich kann davon keiner abhalten. Nur da kannst du deine Religion praktizieren, inshallah kein Problem. Und ist wieder ein Unterschied, wenn du von islamischem Land in ein Kufferland ziehst, wie wenn du schon hier geboren und aufgewachsen bist, ja, und dann wegziehen musst. Auf jeden Fall kommt hier auch die Erklärung und der Beweis. Er sagt, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Der Beweis ist, إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةَ. Das ist in Surat Nisa, Vers 97 bis 99. Und jene, die die Engel abberufen, ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ, die zu sich selbst ungerecht waren, die Engel sagen zu ihnen dann, wenn sie abberufen werden, wie habt ihr euch befunden? Woran habt ihr euch befunden? Was war eure Lage? Ja, sozusagen, warum konntet ihr eure Religion nicht ausüben? Ja, dann sagen sie, wir wurden unterdrückt auf der Erde. Ja, wir wurden unterdrückt, deswegen konnten wir nicht beten und fasten und so. Dann sagen die Engel, alam takun ardullahi wasi'ah? War denn die Erde Allahs nicht weit genug? Ha? War denn die Erde Allahs nicht weit genug? Fatuhajiru fiha, auf dass ihr in ihr auswandert, auf dass ihr Hijra macht. Ha? Musstet ihr an diesem Ort bleiben, wo ihr gefoltert wird und euch alles verboten wird? Konntet ihr nicht weggehen? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. Und für jene ist ihr Ausgang, ihr Zuflucht, so, ihr Unterbringung, Jahannam, die Hölle. Die nicht ausgewandert sind. Ha? Die nicht ausgewandert sind. Von wo? Von Orten, wo sie unterdrückt wurden. Wo sie nicht ihre Religion praktizieren durften. Wo sie keine Argumente gegen ihre Argumente hatten. Wo sie schwach waren. Ja? Wo Stad'afin heißt auch schwacher waren. Wasa'at masira. Was für ein schlimmer Ausgang. Dann sagt aber Allah subhanahu wa ta'ala eine Ausnahme. Illa al-mustad'afin. Sagt, außer die Unterdrückten, die Schwachen von minar rijali wal nisa'i wal wildan, von den Menschen, von den Männern, den Frauen und den Kindern. Was ist die Ausnahme? La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Die keinen keine Möglichkeit finden zur Auswanderung. Sie schaffen es nicht. Krankheit, kein Geld. Oder oder sie finden nicht den richtigen Weg. Sie wissen nicht, wie sie auswandern sollen, wie sie das anstellen sollen. Sie haben keine Möglichkeit, sie haben kein Geld, sie haben keine Familie und so weiter. Also jene, die die Möglichkeit haben, auszuwandern, aber sie tun es nicht, weil sie sagen, ich mein Land, ich verlasse doch nicht mein Land, Stolz, Nationalität, ich verlasse doch nicht mein Land, die sollen weggehen. Ja, sehen wir in vielen Ländern, wo wir sagen, oh, die Armen, die werden da unterdrückt, die Armen, geht weg. Aber außer die unterdrückt werden, wie zum Beispiel in Gaza, die können nirgendwo hin, überall geschlossen, weder aufs Meer, noch rechts, noch links, noch vorne, hinten, überall verschlossen. Die können nicht weg. Die, wo weggehen, die gehen. Guck mal Syrien, als das passiert ist. Überall sind die ausgewandert, überall hin. Warum? Die wissen diese Sache. Wenn die nicht auswandern, dann ist ihre Strafe für immer und ewig in der Hölle. Du bist nicht weggegangen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die, die nicht auswandern konnten, فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُ عَنْهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihnen vergeben, وَكَانَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist allverzeihend und allvergebend. Und dann sagt noch ein weiterer Beweis, وَقَوْلُهُ تَعَالَى in Surah Al-Ankabut, Vers 56, يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ. Ihr diejenigen, die ihr glaubt, die Iman habt, hört mal, Iman, die Iman habt, meine Erde ist weit, ist breit, ist groß, also wandert aus, فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ. Wenn ihr mich anbetet, wenn ihr mich aufrichtig anbetet, dann wandert aus, weil ihr könnt auf einen anderen Platz mich anbeten. Ihr müsst nicht da sein. قال البغوي und البغوي رحمه الله hat gesagt zu dieser Sache, سبب نزول هذه الآية und die Herabsendung von diesem Vers ist في المسلمين الذين في مكة لم يهاجر ناداهم الله باسم الإيمان. Nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgewandert ist von Mekka nach Medina, und die meisten sind ausgewandert, aber einige sind noch geblieben. Einige sind geblieben von Ahlul Iman, die Leute, die Iman hatten. Aber sie gehörten zu den Schwachen von den Männern, die konnten nicht auswandern. Allah subhanahu wa ta'ala hat zu ihnen gesagt, Ya ayyuhalladhina amanu. Bevor dieser Vers kam, kam diese illa al-mustad'afina min ar-rijal. Die, wo nicht können, kein Problem. Kein Problem. Jetzt, die Leute, die ausgewandert sind, die Leute haben über die Leute, die da geblieben sind, haben gesagt, ja, das sind Heuchler, Munafiqin und so. Guck mal, die kommen nicht. Allah hat ihnen Hijra befohlen, die sind nicht gekommen. Dann hat Allah subhanahu das herabgesandt. Und eine Zeit später hat er herabgesandt, Ya ibadiyya alladhina amanu. Oh, diejenigen, die ihr glaubt. Zu wem? Zu denjenigen, die geblieben sind. Allah sagt über sie, dass sie trotzdem noch Gläubige sind. Iman haben, ist ganz wichtig. Ja, weil die anderen haben gesagt, sie sind Munafiqin, sind Heuchler, die sind nicht aufrichtig und so weiter. Allah sagt über sie, sie sind Glauben, sind Gläubige. Er sagt dann, Inna ardi wasi'atun fa'iyaya fa'budun. Meine Erde ist weit. Macht Hijra, wenn ihr mich richtig anbetet. Dann sagt er, dass diese Leute, als sie diesen Vers gehört haben, dann auch ausgewandert sind. Und dann sagt er, والدليل على هذه على الهجرة من السنة. Das abschließend. Und der Beweis für die Hijra von der Sunna ist die Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo er sagt: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. Die Hijra wird nicht aufhören, die Hijra wird es geben, so lange bis es die Taube geben wird, so lange wie man Taube machen kann. Er sagt: ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من المغربها. Und man kann so lange Taube machen, bis die Sonne vom Westen aufgeht. Und wenn die Sonne vom Westen aufgeht, dann ist fertig. Keine Taube mehr. Alles andere danach, warum? Weil du siehst, die Sonne sieht immer vom Osten auf. Osten nach Westen. Auf einmal, du gehst vom Westen auf. Dann sagst du, oh, jetzt glaube ich, zu spät. Wobei, was brauchst du jetzt noch glauben? Glauben ist, bevor du eine Sache siehst. Glauben ist nicht, wenn du Allah gesehen hast, jetzt glaube ich. So wie die Juden sagten, Erin Allah jahratan, zeig uns Allah offenkundig, dann glauben wir. Dann hat Allah sterben lassen. Subhanallah. Das ist ganz wichtig. Die Hijra wird es so lange geben, solange es Taube gibt. Und die Taube wird es so lange geben, bis die Sonne vom Westen aufgeht. Das war's, inshallah, mit dem ersten Teil. Nächste Woche schließen wir ab mit der Ma'rifat al-Nabi, mit der Kennen vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahu wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.